Kundgabe 4898. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.05.1950. Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen. Dass euch meine Liebe nimmer entzogen wird, ist der Beweis dafür, dass ihr aus meiner Liebe hervorgegangen seid, die sich ewig nicht verändert. Darum werdet ihr auch immer meine Liebe spüren können, so ihr selbst es wollet. Doch entfernet ihr euch so weit von mir, dass ihr nimmer vermöget, meiner Liebe Kraft zu empfinden, seid ihr doch nicht von meiner Liebe ausgeschlossen, sondern diese wird immer neue Möglichkeiten schaffen, euch in ihren Stromkreis zurückzuleiten, auf dass ihr teilnehmen könnet an dem Glück, das meine Liebeausstrahlung für euch bedeutet. Ihr seid meiner Liebe Kinder. In seiner ganzen Tragweite fasset ihr diesen Ausspruch nicht, weil ihr auf Erden wohl der Liebe Seligkeiten ahnen könnet, jedoch nicht mehr leben könntet, so euch die Fülle meiner Liebekraft durchfluten würde, im Fleischleib. Was aus meiner Liebe hervorgegangen ist, bleibt ewig mein Anteil, von dem ich nichts verloren gehen lasse, weil es innig mit mir verbunden ist, selbst im Zustand des Abfalles, den wohl das Wesen selbst vollzieht, jedoch von mir aus niemals stattfinden kann, weil meine Liebe es hält. Unbegrenzte Seligkeit aber bedeutet eine Liebe erst, wenn sie beide Partner vereinigt, weshalb ich unausgesetzt um die Liebe meiner Geschöpfe werbe, um ihnen dieser Liebe Seligkeit bereiten zu können und ich selbst in dieser Liebe Beglückung finde. Doch einmal wird meine Liebe es erreichen, weil ihre Kraft unvorstellbar ist, nur nicht ungehemmt auf meine Kinder einwirket, weil ich will, dass sie freiwillig zu mir kommen sollen, dass sie freiwillig auch mir ihre Liebe entgegenbringen, dass sie in Wahrheit meine Kinder werden, die innige Liebe zum Vater finden lässet. Und weil ich euch liebe mit unveränderter Kraft, könnet ihr mir auch vertrauen und alles für möglich halten, was euch sonst unmöglich erscheinet, wenn es euch zum Segen gereicht. Denn weil ich euch liebe, will ich euch nichts versagen, was euch selig macht. Nur auch nichts gewähren, was zur Unseligkeit beiträgt. Darum stellet es mir anheim, wie und in welcher Form ich euch bedenke, solange ihr auf Erden weilet. Denn meine unendliche Liebe bestimmet dies, und meine Weisheit erkennt es, was für euch dienlich ist. Doch seid immer davon überzeugt, dass ihr meine Liebe besitzet, dass sie euch betreut und immer nur euer ewiges Heil fördern will. Seid überzeugt, dass ihr für mich ewig meine Kinder bleibt, die von der Vaterliebe niemals verstoßen werden, weil sie aus meiner Liebe hervorgegangen sind, die ewig unverändert bleibt. Amen.